mighty Christ. I'm a death bringer, rage takes over my mind. Mark of the beast, and I'm sealing myself. Losing my sanity, break down my mental health. Nothing like it seems, all is like a dream. I cast my fucking spell with this shout deep down from hell. So viele Jahre geht mir schon durch den Kopf. Wie kann ich jeden Menschen auf der Welt vernichten, verderben, richten sie auf Erden an? Wie soll ich mich noch beherrschen, wenn ich will, dass alle sterben, dass sie alle sterben? Lass mich dein Werkzeug werden für den Fall des letzten Turms. Das Werkzeug für den Zorn, dein Werkzeug für den Zorn. Lass mich dein Werkzeug werden für den Fall des letzten Turms. Das Werkzeug für den Zorn, dein Werkzeug für den Zorn. Wie wiedergeborene Engel der Rache sind ich nach der Rache für Dinge, die Menschen von heute nicht wissen, weil sie es nicht können, weil sie mich nicht kennen und nie kennen werden. Immun von den Herden der Schafe zur Weide. Ich treibe mit der Destabilität der Menschen zu meiner Schlachtbank. Ihr denkt, ich bin krank, doch krank ist die Welt und der, der nicht sieht, wie wir in dem endlosen Krieg mit uns selber so stinken verweilen. Ich kann nicht begreifen, ich kann nicht verstehen, wie lange die Scheiße so weitergehen sollte. Ich wollte, ich könnte, ich werde, ich bringe euch unter die Erde, sobald ich sie finde. Die Formel zur Waffe zum Geist, das Ende der Menschheit, der Entschluss zum Entscheid der Endzeit. Das Urteil zu fällen, es kennt keine Gnade, die göttliche Gabe, der böseste Fluch. Der Körper bedeckt mit den Narben, die Hände gedrängt durch das Blut. Ich warte durch Meere und Flüsse voll Blut, egal wo sie sind, egal wie sie heißen. Sie saugen das Leben von diesem Planeten mit kräftigen Durst. Diese Welt wird zum hässlichen Ort. I'm a Deathbringer for this motherfucking mankind. I'm a Deathbringer for all of human life. I'm a Deathbringer, call me the Antichrist. I'm a Deathbringer, rage takes over my